Am 19. Juni gab ein Sprecher des Verteidigungskomitees der TEVJK eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Am 17. Juni ließen die USA einen auf der Insel Guam stationierten Verband vom strategischen Bomber P-52H der 8. Luftflotte der US-Armee unter dem Vorwand der Übung in Langstreckennavigationsflug und Angriff auf die strategischen Objekte im Luftraum Südkoreas eine Übung für den Abwurf von Atombomben durchführen. Zuvor am 13. Juni lief das Atom-U-Boot der USA Mississippi, das einen nuklearen Angriff auf die Gegner unternehmen kann, in den südkoreanischen Hafen Busan ein. Die Insel Guam, von der der strategische Bomber P-52H startete, ist eine US-Militärbasis im Ausland, deren Operationsziel die koreanische Halbinsel ist. Diesmalige Übung in Langstreckennavigationsflug ist eine Vorbereitung auf den rapiden Einsatz im Luftraum der koreanischen Halbinsel und die Übung in Angriff auf die strategischen Objekte ist eine praktische Übung für den Überraschungsangriff auf die Atomanlagen der TEVJK und die weiteren. Zudem lief ein Atom-U-Boot der USA, das in den anderen Gewässern manövrierte, in den südkoreanischen Hafen ein, was es zum Ziel hat, die realistische Möglichkeit des Einsatzes der Atomstreitkräfte in einem zweiten Koreakrieg zu überprüfen. Die räuberischen USA haben vor, ohne Zögern einen Atomkrieg auszulösen, um ihre bösen Ambitionen auf den Bruch des Willens und des entschiedenen Entschlusses der TEVJK zu verwirklichen. Darin bestehen eben der dunkle wahre Charakter der gegenwärtigen US-Administration, die lauthals von einer atomwaffenfreien Welt spricht und die echte Absicht der USA, die TEVJK dazu zwingen, zuerst auf Atomprogramm zu verzichten. Die Realität zeigt, dass das Banner der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte, das die Armee und das Volk der TEVJK hochhalten, das beste Banner in der Welt ist, das vor der Atomkriegskatastrophe den Frieden des Landes und die Sicherheit der Nation schützen kann. Weil der Frieden so kostbar ist, wird die TEVJK allen Friedensstörern, wo sie auch sein mögen, sofort ihre unbarmherzigen Präventivschläge versetzen. Das ist die Methode, mit der die TEVJK den Frieden verteidigt. Die USA werden wohl über die Fähigkeit der TEVJK als Atommacht im Osten zur nuklearen Vergeltung Bescheid wissen. Die Armee und das Volk der TEVJK werden die Sanktionen der feindseligen Kräfte im In- und Ausland und ihre Umtriebe zur Erdrosselung und nuklearen Drohung gegenüber der TEVJK entschieden durchkreuzen und für den großen Sieg energisch vorwärts stürmen.